Du bist mein Superhäschen, von den Pfoten bis zum Näschen. Deine Augen sind zwei Sterne, die leuchten in der Nacht. Du bist mein Superhäschen, von den Pfoten bis zum Näschen. Von den Löffeln bis zum Tusche bist du nur für mich gemacht. Bin ich im Himmel oder in der Hölle? Mir ist kalt und doch ganz heiß.